Ja, ich bin ja schon da. Hallo? Hallo, hallo. Jamie. Hallo, Thomas. Ja, Jamie, ich bin's, Thomas. Ja, hallo, Thomas. Du klingst so außer Atem. Ja, das bin ich auch. Die Wohnung ist einfach zu groß. Ja. Ich brauche mindestens noch 3 Telefone. 3 Telefone? Ja. Die Amerikaner seid alle gleich. Ihr braucht auf Schritt und Tritt, braucht ihr ein Telefon. Ja. Du, Jamie, wir lassen es oft genug klingeln, dass du Zeit hast, dran zu gehen. Das ist ja nicht das Problem. Aber ich bin wie ein Pavlov-Show und wenn es irgendwo bimmelt, renne ich hin. Sag mal, Jamie, kommst du klar in Berlin, in der Stadt? Ja, großartig. Ich brauche nur noch ein paar Telefone. Ja. Was? Mit wem sprichst du? Du, Brigitte, ist bei mir. Frag, wie es dir geht. Danke, schönen Gruß zurück. Hm? Und vermisst du New York oder hast dich eingelebt hier? Ach ja, ich weiß nicht. Ich vermisse so ganz blöde Sachen, so Fernsehen bis in den frühen Morgen bis um 5. Naja, und dann fehlen mir die Filme natürlich. Ich vermisse die Filme. Aber im Grunde genommen bin ich heilfroh, dass ich da weg bin aus diesem New York. Wirklich, ich bin heilfroh. Willst du hier bleiben? Ich weiß nicht, vielleicht, ja. Vielleicht. Ja. Ah, nur für ein Jahr. Wir können dich nur für ein Jahr bezahlen. Ja, ich weiß. Aber weißt du, ich habe so das Gefühl, dass man sich, und das gefällt mir sehr, ich habe so das Gefühl, dass man sich in dieser Stadt, kann man sich zurückziehen und man kann trotzdem Kontakt haben zu den Leuten. Das gefällt mir so in Berlin. Das war in New York überhaupt nicht der Fall. Ach, nicht. Nach was, die Stadt hat mich aufgefressen. Es war Zeit, dass ich da weggegangen bin, aber die... Was? Ich sag grad, Brigitte, du schimpfst über New York. Naja, schimpfen, die Stadt ist toll. Es ist eine tolle Stadt, ich habe so viel gemacht, weil ich sehr aktiv und... Naja, ich habe mich auch ein bisschen rumgetrieben, naja, aber... Was hast du gemacht zuletzt? Zuletzt habe ich Regie geführt für Geld. Ja, jahrelang habe ich mir das gewünscht, habe ich es einfach gemacht. Aber, ach ja, ich war auch nicht so ganz glücklich damit. Das war so, ich weiß nicht, dann hatte ich so viel Freizeit und dann hatte ich so viel Geld und dann konnte ich mit der Freizeit nichts anfangen. Naja, und dann habe ich im Center gearbeitet und dann... Wo? Im Center? Ja, ja. Was ist das? Das Center, ach, das ist so ein Rehabilitationscenter, wo so die Leute hinkommen, wenn sie aus der Nervenklinik entlassen werden, dann werden sie dann nochmal so, kriegen sie dann noch eine kurze Rehabilitation und dann werden sie also entlassen in die Gesellschaft. Sag mal, warum hast du eigentlich angerufen? Ich wollte hören, wie es dir geht und dann, dann wollten wir dich zum Essen einladen. Oh ja, ja. Morgen um 8? Um 8? Ja? Okay, tschüss. Okay, tschüss. Dankeschön für den Anruf. Ja, tschüss. Kann ich Ihnen helfen? Ja, guten Tag. Ich suche Yvette Gottlieb. Klientenberatung ist im 4. Stock. Entschuldigung, ich bin kein Klient. Ich bin der neue Trainer fürs Rollenspiel. Oh, Verzeihung, aber es ist manchmal etwas schwierig. Sie werden schon sehen. Nach einer Weile können Sie kaum mehr auseinanderhalten, wer ist. Besonders freitags kurz vor 5. Ich rufe oben an und sage Bescheid. Warum gehen die bloß nicht ran? Warum gehen die bloß nicht ran? Verdammt, geht die ran. Ist die Vermittlung, kann ich Ihnen helfen? Ja, ich möchte eine Verbindung mit Dr. Marsh. Linden Boulevard, Brooklyn. Sie haben sich verwählt. Sie müssen bei Brooklyn 555 1212 vorwählen. Und was habe ich gewählt? 411. Verzeihung. Bitte. Was ist bloß los mit mir? Lass mich in Ruhe. Nein. Hört doch endlich auf, ich habe jetzt keine Zeit. Nein, ich kann jetzt nicht, bitte. Ich muss doch jetzt telefonieren. Hey, Mary, was machst du denn schon wieder an meinem Telefon? Mir tut mein Auge weh. Ich hab dir doch gesagt, du sollst das andere Telefon benutzen, wenn du schon unbedingt telefonieren musst. Mir ist was reingeflogen. Was ist mit deinem Auge? Dir ist was reingeflogen? Ja. Also komm. Nein, Mary, ich kann gar nichts sehen. Ist ja auch schon, ist schon wieder raus. Also bitte, Mary, benutze aber das andere Telefon. Ja, der Doktor hat mir gesagt, ich soll anrufen, wenn ich was im Auge habe. Benutz das andere Telefon, habe ich dir gesagt. Übrigens, hast du denn nicht überhaupt Garderobendienst? Aber mein Auge! Du darfst die Garderobe nicht unbeaufsichtigt lassen. Ich war ja nur einen Moment weg. Ach, wenn du mal weg musst, dann muss dich eben jemand vertreten. Mary, ich kann dich nicht zu einem freiwilligen Job nach draußen schicken, wenn du deine Verantwortung hier vernachlässigst. Yvette, das ist Erpressung. Ach, nenn es, wie du willst. in die Garderobe, dass du nicht ohne Aufsicht lässt. Guten Tag, ich suche Yvette Gottlieb. Oh, herein! Suchst du ja, also die Yvette bin ich. Ja, ja, ich brauchte mir um mein Auge keine Sorgen machen, wenn dieser Blödmann auf der 8th Avenue mich nicht mit dem Stock gestochen hätte. Was ist bloß das mit den beiden? Ich hatte immer nur Ärger. Ich hatte immer nur Ärger und der Ärger hat mich auch... Sei still! Warum unterbrichst du mich immer? Du lässt mich nie zu Ende reden, Yvette. Weil du nie ein Ende finden kannst. Du musst es eben ein anderer für dich finden. Komm, geh jetzt in die Garderobe zurück, ehe die Mäntel im Center geklaut sind. Wer sind Sie? Das ist der neue Psychodramatherapeut, ja? Moment mal, ich bin kein Therapeut. Für mich waren Therapeuten eine ganz spezielle Sorte. Ich meine, das sind Profis. Was ich hier tun will, ist ein bisschen freiwillige Arbeit, damit ich mit meinen eigenen Depressionen besser umgehen kann. Sich auf all diese Gefühle da einzustellen. Ich hätte wahrscheinlich Angst. Aber Angst ist gut. Angst, das ist ein ganz... normales, alltägliches, menschliches Komm, Gefühl. Bitte geh jetzt in die Garderobe. Ja, Yvette. Um wie viel Uhr ist Ihre Gruppe? Ja, ich weiß noch nicht. Also Mary, bitte geh jetzt. Ihr Vater ist dann vom schwarzen Brett. Ist das eine Nervensäge? Oh. Sie wird sich in ihrer Gruppe aufspielen. Sie drängt sich immer in den Vordergrund. Und dieses Problem habe ich mit einigen unserer Klienten. Und sie bremsen jede Gruppenarbeit. Also, Sie haben die Wahl zwischen Mittwoch 11:30 oder freitags 4:00. Aber ich dachte, wir könnten... Nehmen Sie den Mittwoch, ja. Hier lässt man am besten die Freitage aus. Jeder, auch die Klienten können es kaum erwarten, wegzukommen. Ja. Mittwoch liegt es ein bisschen früher und da ist auch sonst weiter gar nichts los. Also, nehmen Sie den Mittwoch. Ja, aber auf dem Stundenplan, den ich hier habe, da steht Lyrik. Na, Sie haben einen veralteten Plan. Diese Woche sollte ein neuer rauskommen. Wir haben keine... Therapeuten mehr für Lyrik. Wissen Sie über Lyrik Bescheid? Nein, seit ich von der Schule weg bin, habe ich keine Gedichte mehr gelesen. Oh, macht nichts. Ich glaube, unser voriger Lyriktherapeut konnte nicht einmal lesen. Yvette, ich habe noch ein paar Fragen. Ja, ich habe eigentlich noch eine Menge Telefonate zu erledigen. Es dauert wirklich nur einen Moment. Ja, dann gut, also bitte. Muss ich auf irgendetwas hier achten? Ich habe außer mit Schauspielern noch nie mit Geisteskranken gearbeitet. Also... Die meisten hier sind Schizophrene. Was Schizophrenie eigentlich ist, das weiß ja kein Mensch. Also, jedenfalls sind wir alle ein bisschen schizoid. Für gewöhnlich haben wir sehr intelligente Leute hier. Ja, sie werden von ihrer Intelligenz und Sensibilität überrascht sein, aber auch von ihrem Egoismus und ihrer Feindseligkeit. Es sind ungefähr 35% Rehabilitierte hier. Ja, also wenn Sie draußen sind, dann heißt das eben noch lange nicht, dass Sie auch draußen bleiben. Gibt es irgendetwas, wovor ich mich in Acht nehmen muss? Also irgendetwas, was ich nicht tun sollte? Ja, sprechen Sie nie über Selbstmord. Das regt die Klienten auf. Wenn jemand von den Klienten davon spricht, ja, dann ruft sie das Büro an und... Bringen Sie ihn zum Berater und... Ja, keine Gewalt. Wer von Gewalt spricht, wird auch zum Berater geschickt. Ja, denken Sie immer daran, dass Sie es mit Schizophrenen zu tun haben und eine Kleinigkeit kann Sie aufbringen, die simpelste Bewegung und... Ah ja, die sind auch stark, ja. Da vorne den Tisch, sehen Sie sich den mal an, den hat mir mal jemand umgeschmissen. Was soll ich denn machen, wenn so ein Klient gewalttätig wird? Da müssen Sie sich dann halt selbst was ausdenken. Bevor ich es vergesse, Sie sind in dem Raum B16. Yvette! Mary! Yvette, ich muss unbedingt jetzt mal... Mary, halt ab! Ich hab dir doch gesagt, du sollst einen Garderobendienst machen. Geh jetzt! Ich kann mit dir reden, das ist doch unmöglich. Sie mögen sie nicht, nicht wahr? Nein. Ich kann sie wirklich nicht ausstellen. Ja. Ich dachte, dass alle hier krank sind und dass sie Probleme haben. Ah, Sie vergessen etwas. Klienten sind Menschen und man kann doch nicht jeden Menschen mögen. Es ist sogar wichtig, zwischen mögen und nicht mögen zu unterscheiden. Das ist ein Teil der Rehabilitation. Denken Sie daran, dass das Menschen sind. Also ich muss jetzt mich wieder an die Arbeit machen. Verdammt, Yvette, wir brauchen außer mir noch jemand auf diesem verfluchten Stockwerk. Ich hab versucht. Ansley, das ist übrigens Jamie. Hallo. Er ist der neue Dramatherapeut. Ah, prima. Du wirst mir ein paar von dem Stockwerk abnehmen. Wieso? Er macht die Arbeitstherapie hier, ja. Wir besorgen Arbeit für die Klienten. Ich möchte die Nummer der Aufnahme vom Hillside-Krankenhaus. Einen Moment bitte. Es gibt kein Hillside in Manhattan oder Bronx. Es ist in Queens. Habe ich denn nicht 411 gewählt? Ja, das haben Sie, aber Sie müssen für Queens 555 1212 vorwählen. Ah ja, ich weiß. Sowas. Warum mache ich das immer wieder? Kann ich mit Ihnen reden? Klar. Na, aber ich komme schon rüber zu euch. Ja? Das ist der neue Theatertrainer. Wirklich? Theater? Ich hätte viel zu viel Angst, Theater zu spielen. Ich mag das nicht, vor anderen Leuten zu stehen. Ja, wenn du nicht gern vor anderen Leuten stehst, dann setze ich da einfach hin. Ich kann nicht sitzen, das weißt du ganz genau. Ich kann nicht sitzen, das ist meine Behandlung dran schuld. Ich sag andauernd dem Arzt, dass ich nicht still sitzen kann, aber er ändert die Medikamente einfach nicht. Aber das sind doch gar nicht die Medikamente, Frank. Das bist du. Ist sie nur ein Klient oder jemand vom Personal? Ich hab dich doch überhaupt nicht gestört, lass mich doch zufrieden. Doch, du hast gestört, du hast mich gestört, du störst alle hier am Tisch. Frank, du hast mich unterbrochen, als ich gerade geredet habe. Auch du redest doch immer zu und andauernd. Was fängt denn die Theatergruppe an? Am kommenden Mittwoch im Raum B16. Da störe ich dich auch nicht, Jean. Das spielt sich immer vor. Frank, du störst mich immer zu. Aber ich mag dich doch, Jean. Du hast eine merkwürdige Art, das zu zeigen. Du hast doch alles, Jean. Siehst gut aus, hast Grips, schicke Kleider, kannst mit Leuten reden. Du hast keinen Vater wie meinen. Ah, ich hab nur Wut auf den. Also er schlägt mich. Das macht ihm richtig Spaß, mich zu schlagen. Er schlägt mich, ohne dass ich überhaupt was zu ihm gesagt habe oder was gemacht habe. Ich werde da ausziehen. Er geht mir auf den Wecker. Ich soll mir einen Job suchen. Ich kann da jetzt noch überhaupt nicht arbeiten. Frank, ich möchte jetzt weiterlesen. Was ist denn das für ein Buch? Krieg und Frieden. Ach, danach gibt es einen Film, ne? Was, wovon handelt denn das? Frank, interessiert dich das wirklich? Ja klar, Jean, du ab. Ich interessiere mich für alles. Ich bin ein Junge mit Interessen. Das ist aber interessant, du. Ich gehe nicht so oft ins Theater, weißt du? Höchstens, wenn es Freikarten gibt. Du, warum arbeitest du eigentlich hier? Kriegst du im Theater keinen Job mehr? Doch, doch. Doch, doch, kriege ich schon. Um das klarzustellen, ich arbeite hier nicht, ich volontiere nur. Aha. Wie heißt du? Sarah, und du? Jamie. Ist sie nun ein Klient? Du hast dir Mittwoch vor. Oder jemand vom Personal? Ja. Haben sie dir eine gute Zeit gegeben? Mittwochs ist hier nichts los. Höchstens mal Bowling. Ich weiß nicht, was los ist. Nie was los. Also ich bin nur hier, das will ich dem. Ich bin nur hier, damit ich nicht zu Hause mit meinem Vater da rumsitze. Also Frank, halt doch bitte mal die Luft an. Ja, du gehst mir wirklich auf den Wecker. Sie muss vom Personal sein. Sarah ist eine Schönheit. Findest du nicht? Das ist eine schöne Frau. Das kann man doch sagen, dass du schön bist, ist doch nichts Schlechtes. Ja, ist doch eine tolle Frau. Also das ist wirklich das Einzige an mir, was dich interessiert. Also sie ist nämlich Feministin. Frank, meinst du damit, dass sie sich selbst achtet und dasselbe von dir auch erwartet? Danke. Danke. Du hast noch nicht mal angefangen und schon hast du mich. Du kennst mich wahr. Überhaupt nicht und schon glotzt du mich an, ich hab dir nichts getan. Ich mag dich wirklich. Du redest die ganze Zeit, lass ich mich da auch mal reden. Ja, du hast sehr viel Energie. Und das mag ich sehr. Das ist schön. Leute mit Energie, das mag ich. Ja, wirklich, ja. Mhm. Ah, es ist Zeit für meine Medikamente. Mein Gott, sie ist ein Klient. Okay. Wer will arbeiten? Ich kann nicht mein Auge. Ich will Arbeit. Wer Jean, willst du vielleicht auch ein paar erlegen? Vielleicht. Nein, der Jean liest doch. Der mit jeder Seite verändert sich seine Persönlichkeit. Geh und setz dich! Ich setz mich ja. Willst du lesen oder arbeiten, Jean? Ich werde was tun. Ich komme am Mittwoch, Jamie. Ich sah ihn an. Er ging rasch zum Tisch rüber und setzte sich bereit zur Arbeit. Ich fragte mich, warum er auffiel, anders war. Aber wenn ich genauer nachdachte, hatten alle Klienten etwas Besonderes. Ich fühlte Wärme in mir. Ich war noch keinen Tag hier und begann mich wohlzufühlen. Wie sentimental. Hey Jimmy, was starrst du so? Was? Was starrst du so? Ich hab nur nachgedacht. Ich bin's. Na, ich, deine Mutter. Ach, Mutter. Sag, kann ich dich zurückrufen? Ja, ich schlafe nämlich noch. Es ist 2 Uhr nachmittags. Ja. Aber heute ist Sonntag und nicht Samstag. Na, ich werde dich nicht lange aufhalten. Ach, Mutter. Ich will nur wissen, ob du Ostern nach Hause kommst. Wann ist das? Wann das ist? Nächsten Sonntag. Schon? Ja. Heute ist Palmsonntag. Du warst sicherlich heute wieder nicht in der Kirche, hm? Also bitte, ja. Na, kommst du oder kommst du nicht? Nein. Ja, und was machst du? Ich mach überhaupt nichts. Warum kannst du da nicht kommen? Wie oft werde ich dich da noch sehen, ehe du nach Berlin fährst? Ja, also okay, gut. Ich komme nächste Woche, ja? Nächste Woche komme ich, ja? Du kannst es nicht mir zuliebe tun? Ach, Mutter, mir ist einfach nicht danach, die ganze Verwandtschaft zu sehen. Das ist nicht die ganze Verwandtschaft, nur deine Tante Rose und Adele. Ja, natürlich. Das Essen ist ja auch umsonst. Also bitte schäme mich, ja. Außerdem deine Schwester und deine beiden Brüder. Was? Die kommen extra rüber von Kalifornien? Ja. Das sollte eine Überraschung sein, aber weil du ja immer den Spielverderber machst. Ach, bitte, lieber Gott, vergib mir, aber erst wirklich einmal. Warum kommen die nicht rüber in die Stadt und besuchen mich? Ach, damit sie überfallen werden? Warum kannst du nicht hier rauskommen? Okay. Mein Gott, bist du jetzt zufrieden, ja? Du weißt, wann ich zufrieden sein werde. Ja, jetzt hänge ich wirklich auf, ja? Ich verstehe es nicht. 3 Söhne und keiner von ihnen verheiratet. Ich lege auf. Warum, Jamie? Sag's mir doch, warum? Warum heiratet keiner von euch? Mutter. Aber was ist los? Ist die Frage so schlimm? Mutter, du weißt ganz genau, warum. Hallo. So, hallo. Ja, ich bin noch dran. Hörst du mich? Deine Schwester hat geheiratet 2 Jahre und dann pft. Vielleicht ist es aber auch ein Segen, wer weiß. Okay. Wir werden uns also nächsten Sonntag sehen, ja? Und nimm einen frühen Zug. Ja. Du weißt ja, dein Vater, der ist gerne pünktlich okay. Um 2 Uhr. Ja. Also, Wiedersehen. Soll ich was mitbringen? Oh ja, bitte, du, diesen Käsekuchen, ja? Mrs. Grimbles. Also, Wiedersehen. Wiedersehen. Sag mal, ist es richtig hier? Du, hör doch mal. Bin ich hier richtig? Ich will Schauspieler werden. Frank, setz dich doch einfach hin. Kann doch nicht sitzen. Ich darf nicht mehr reden, Sarah, ne? Nein, nicht die ganze Zeit. Lass mich doch zufrieden, ich habe solche Kopfschmerzen. Mein Vater ist heute Morgen auf mich losgegangen. Er hat versucht, mich zu schlagen. Stell es mal vor. Warum? Ja, weiß ich doch nicht, warum mein alter Herr mich schlägt. Okay. Kommt. Setzt euch alle erst mal hin. Kommt, setzt euch hin. Wer schläft denn da hinten? Das ist Jean. Jean schläft. Du träumst wahrscheinlich von Krieg und Frieden. Jean, komm, wach auf. Ja. Jimmy, du erinnerst dich doch an Jean. Roberto, willst du mich verarschen? Warum reden Sie so mit mir? Seit meinem ersten Tag hier versuchst du doch, mich zu verarschen. Dich? Nein. Komm, lass mich in Ruhe, ja? Ja. Lass mich in Ruhe. Abgemacht? Abgemacht, ja. Okay, Gene, komm. Gene, du musst aufwachen. Ja, ich bin müde, ja. Komm, Gene, wenn du schläfst, musst du hier rausgehen. Warum soll er nicht schlafen? Weil ich jetzt von euch alle Aufmerksamkeit brauche. Ihr sollt mir, müsst mir alle zuhören. Gene, komm, los. Komm. Ich bin schon wach. Das sind die Medikamente, weißt du? Das sind die Medikamente, die wirken immer so. Da müsst ihr aber dagegen ankämpfen. Du bist vielleicht anstrengend, du kotzt okay. mich Gut, an. Gut, Moment. Ich habe hier also ein Anmeldeformular, eine Anwesenheitsliste. Da müsst ihr euren Namen reinschreiben. Jeder schreibt da seinen Namen rein. Was ist das heute für ein Datum? Der 14. Mai. Dankeschön. Danke, Mary. Wie heißt sie denn überhaupt? Ist das hier die Theatergruppe oder... Ja, hier wirst du ein anderer Mensch. Leider schafft es die Schauspielerei ich nicht. Ich will aber niemand anders sein. Wirklich? Ich glaube, ich manchmal schon. Also ich kann es bestimmt. Wenn ich zur U-Bahn runtergehe, die Leute, die sehen mich an, sagen hässliche Sachen. Roberto, halt doch die Klappe! Es ist furchtbar! Roberto, halt die Klappe! Lass mich ausreden! Ich setz dich da mit deinem Arsch an die Wand! Also Frank, bitte. Also fass dich mal an die eigene Nase. Die Pfanne nennt den Kessel. Hör aus, Roberto! Also, können wir jetzt zur Sache kommen, ja? Mary, können wir zur Sache kommen? Frank, du sollst dich hinsetzen. Ja gut, du wirst ja sehen, Jimmy. Du wirst sehen, er redet die ganze Zeit. Ja, aber ich auch und du auch. Und jetzt rede ich. Verstanden? Also, Frank, bitte. Okay. Also ja, das ist ja hier, okay. Das hier ist der Drama-Workshop. Und was wir hier versuchen wollen miteinander, das ist ganz einfach mit... Wo sind die Anwesenheitslisten? Hier. Da ist sie. So, also... Also wo war ich? Was? Jemand einen Kugelschreiber kriegen. Also wir werden hier schauspielerische Techniken anwenden und diese Techniken dazu benutzen, um einige unserer Probleme zu untersuchen. Ist das klar? Schauspielertherapie, ja? Wir haben die von Therapie die Nase voll, verstehst Frank, du? Ich dachte, das wäre was Interessantes, was Frank, Neues. Ist Frank, Therapie. Frank, gibst du mir eine Chance? Ja, bitte. Gut. Okay. So, also das, was ein Schauspieler als erstes lernen muss, das ist Selbstachtung. Sein Leben ist ihm die wichtigste Sache und welche Gefühle er in seinem Kopf, in seinem Computer gespeichert hat. Denn dieser Computer, der fühlt alles und der erinnert sich auch an alles. Vergangene Gefühle wieder wachzurufen und lebendig zu machen, das kann für einen Schauspieler manchmal sehr schwer sein. Da stand ich also. Gibt es da Techniken, die vor einem Dutzend verschiedener, aber auch wieder ähnlicher Leute, die mich oder wen immer anstarrten. Einige waren ängstlich, einige waren schmuddelig, andere waren sauberer als ich. Es waren Leute, Menschen, sie waren wie ich. Weißt du, ich war Kindergärtnerin, aber ich musste nach einiger Zeit aufhören. Ich ging einfach eines Tages weg, ging auf den Parkplatz, öffnete die Tür von meinem Chevy, setzte mich auf den Fahrersitz und heulte. Ich kam einfach nicht mehr raus. Meine Mutter musste herkommen und mit mir reden. Ich kam bis 1 Uhr früh nicht aus dem Auto raus. Ich kam nur dann raus, weil meine Mutter anfing zu heulen. Und ich kann es nicht sehen, wenn meine Mutter heult. Ich kam raus und versuchte, sie zu trösten. Aber sie hatten einen Krankenwagen da, der auf mich wartete und der brachte mich ins Krankenhaus. Phyllis, was war mit dir? Ich meine, wie hast du dich gefühlt? Ich dachte, ich darf meiner Mutter keine Sorgen machen. Oh, Phyllis, das geht aber wirklich zu weit. Du entschließt dich, in deinem Wagen zu weinen, in deinem Chevy. Es war doch dein Auto. Du darfst wirklich drin weinen, wenn du willst, und auch so lange, wie du willst. Und es war die Sache aller anderen, draußen zu bleiben und zu warten, bis du rauskommst. Das war deren Sache. Ja, aber deine Sache, was war deine Sache? Was wolltest du wirklich? Ich wollte keine Kindergärtnerin sein. Warum nicht? Ich weiß nicht. Was hat dich bewogen, doch Kindergärtnerin zu werden? Ich mag Kinder sehr gern. Ich auch. Und deswegen muss ich sie nicht erziehen. Meine Mutter meinte, das wäre eine gute Sache. Ja, und was dachtest du? Du findest du. Du kann, glaube ich, nicht alles tun, was dir von einem verlangen ist. Mein Vater, der verlangt dauernd von mir, dass ich einen Job finde. Hm. Er kann nicht verstehen, dass ich noch gar nicht so weit bin. Aber der lässt gar nicht locker, weißt du. Ja, Phyllis. Hm? Dachtest du auch, dass es eine gute Sache wäre? Ja, ich dachte, es macht mich unabhängig. Das ist gut. Dann kann ich mich um mich selbst kümmern und meine Mutter ist nicht da und ich kann mich um mich selbst kümmern. Hm. Also jetzt weiß ich nicht, ob du jetzt sprichst oder deine Mutter. Meine Mutter hat es vorgeschlagen, aber ich war einverstanden. Ich denke immer noch, dass es eine gute Idee war. Ich möchte erziehen. Ich möchte gesund werden, damit ich zurück kann und Erzieher werden kann. Warum hacken alle so auf meiner Mutter rum? Du, ich denke überhaupt nicht, dass irgendjemand hier auf deiner Mutter herumhackt. Wir versuchen wirklich nur herauszufinden, was du im Leben willst, wofür du leben willst. Wofür willst du leben? Ich weiß es nicht. Vielleicht, Phyllis, vielleicht beginnst du zu begreifen, dass es für dich ein Ziel im Leben gibt. Ich vermute, dass du deshalb in diesem Auto gesessen hast. In deinem Auto. Es war dein Ort. Du konntest an diesem Ort weinen. Ich denke, du hast geweint, weil es schwer für dich war, zuzugeben, dass Erziehen überhaupt nicht dein Lebensziel ist. Irgendwie hat dich das ganz schön umgehauen. Ja, und das ist überhaupt nicht schlimm. Wirklich nicht. Aus irgendeinem Grund kann es uns eben aus der Fassung bringen, wenn wir uns von der Vergangenheit lösen und mit dem anfangen, was wir nämlich wirklich eigentlich wollen. Ich könnte. Also ich weiß nicht. Ich wünschte, ich könnte mir selbst auf die Frage nach dem Sinn eine Antwort geben. Ja, das ist schwer. Also ich weiß, wofür ich leben will. Ich möchte so weit kommen, dass ich vom Therapieprogramm nicht mehr abhängig bin. Dass ich arbeitsfähig bin und mich selbst erhalten kann. Und ich von Sozialunterstützung leben muss. Hm? Mhm. Jean, du musst doch auch irgendwas haben, für was du leben willst. Nein, hab ich nicht. Ah, doch, ich weiß was. Die Krebsscheine in Päckchen zu 50 Hornen und ein Gummiband drum machen. Lass doch den uns. Aber das ist doch was. Das nee, ist ich denke, du hast doch mehr als das, Jean. Du hast doch viel mehr. Du bist doch der coole Typ. Siehst gut aus, bist intelligent, jeder mag Jean, jeder will sein wie Jean, jeder lacht wie Jean, jeder braucht wie Jean. Wie Jean. Ich mag Mann, du kommst nicht. Vom Thema. Ich denk doch nicht, dass ich dich nicht mag, Jean. Doch, doch, ich bewundere dich ja. Warum legst du dich dann immer mit mir an? Was sagtest du vorhin? Mit jeder Seite verändert sich seine Persönlichkeit. Ach, das ist doch meine Art, du kennst mich, das ist doch meine Art, so rumzublödeln. Ja, ich mag das nicht, Frank. Ich will in Ruhe gelassen werden. Ich möchte einfach nicht, dass du mein Privatleben rumschaust. Ich kann doch nichts dafür, Jean. Ich mag dich doch. Jamie? Ja? Darf ich dir mal was fragen? Ja, sicher. Wofür lebst du? Hast du noch was, was du erreichen willst? Du hast viel Energie. Du musst doch irgendwas haben, für was du leben möchtest. Da war's. Die direkte Frage. Die Frage nach mir. Die Antwort würde etwas über mich enthüllen. Sollte ich Ihnen die Wahrheit sagen? Oder irgendetwas Nichts sagen, das nichts über mich verrät? Etwa, ich will leben, damit mir es gut geht, oder ich will leben, um jeden Tag die Sonne zu sehen? Nein, nein. Außerdem musste ich antworten. Ich wollte mich einlassen. Ich wollte fähig sein zu sagen, so fühle ich. Ich wollte es und ich tat es. Ja, immer zu etwas, was ich erreichen möchte. Ich möchte dies oder das. Oder aber das eine, das ich erreichen will, wovon ich träume, Das ist... Mein Gott, ist das, ist so kitschig. Was denn? Was? Ich möchte lieben. Niemals. Sag mal, Jimmy, du... Ich möchte lieben. Du, sag mal, warst du schon mal verliebt? Ja, ja, oft, klar. Aber so wirklich geliebt, das habe ich nur zweimal. Was ist passiert? Also das erste Mal, das liegt eine Weile zurück und ich habe es verarbeitet, aber das zweite Mal. Also, er ging eines Tages weg. Wirklich ohne jede Warnung. Und das war's dann. Und wie hast du dich gefühlt? Ach, ich habe mich nicht sehr gut gefühlt. Ich fühle mich immer noch nicht sehr gut. Ich bin furcht. Ja, und ich möchte, dass er zurückkommt. Ist so kitschig. Mir kommt es romantisch vor. Ja, aber für mich ist kitschig und romantisch dasselbe. So, Phyllis, wie geht's dir jetzt? Ganz in Ordnung. Ja, ist doch besser, als sich so lausig zu fühlen. Kommst du dir nicht verloren vor, wenn du allein bist? Manchmal. Aber ich verstehe diese Angst vorm Alleinsein nicht. Ich bin manchmal ganz gern allein. Ja, ja. Doch, ich bin gern allein. Yvette, was soll das? Ansley, jedes Mal dieselbe Diskussion. Das muss gemacht werden. Nein, muss es nicht. Das braucht man den Klienten nicht anzutun. Ansley, es gibt keine andere Arbeit diese Woche. So einfach ist das. Jetzt muss ich 3 Berichte schreiben. Ich kann das nicht... Yvette, ich brauche ein paar Bleistifte. Ich bin doch hier nicht die Materialausgabe. Du musst sie vorne aus dem Büro holen. Nein, die haben mich hierher geschickt. Oh, diese Lilien. Ich kann sie dir nicht geben. Sag ihr, sie muss sie dir geben. Du, die hat mich angeschrien und hat gesagt, ich soll sie mir hier holen. Ich soll nein, zu dir gehen. Nein. Yvette, gib ihm doch die Bleistifte. Nein. Wozu setzen wir uns zusammen und arbeiten die Organisation aus, wenn diese Pissnelke im Büro sich nicht daran hält? Das ist nicht mein Problem. Also pass auf, ich werde jetzt einfach hier so lange rumhopsen, bis du mir diese Bleistifte gibst. Ansley, komm, nimm die Scheine weg. Komm, mach die Tür auf. Damit die Klienten mich alle sehen, wie ich hier rumhopse. Ich will meine Bleistifte, ich will meine Bleistifte, ich will meine Bleistifte, oh, ich will meine Bleistifte, ich will meine Bleistifte. Na ja, komm. Oh, Ansley. Komm, dann gib ihm mal die Bleistifte. Dankeschön. Ich gehe dann ins andere Zimmer, damit ich ungestört meine Berichte schreiben kann. Du und bitte, Ansley, sag niemand, dass ich hier bin, ja? Dankeschön, Yvette, danke. Jimmy. Essen wir dann zusammen nach deiner Stunde? Na klar, ich warte unten auf dich im Café. Mein Gott, wer kümmert sich hier um wen? Du, Jimmy, du! Ich muss mit dir sprechen, ist ja, klar, ja? Frank, warte draußen, ich komm gleich. Muss ich spielen, ist okay. Du siehst doch, ich spreche gerade mit Ansley. Das ist okay. Ich warte im Arbeitsraum. Okay, Arbeitsraum, warten. Ja. Mein Gott, ist der heute aufgedreht. Der ist doch immer aufgedreht. Ja, ich dachte aber, der kriegt Medikamente. Bekommt er auch. Mit dem Thorazin, das der Intus hat, da könnte man einen Elefanten umlegen. Das ist nicht dein Ernst. Jamie, die meisten von diesen Leuten sind weggetreten. Hast du nicht gesehen, wie sie einschlafen? Natürlich, ich wechsle ja wieder auf. Gut. Wenn ein Klient so oft schläft, dann kann es sein, dass die Medikamente für ihn zu stark sind. Du solltest das notieren. Das habe ich schon gemacht. Gut. Aber das haut mich um, du, das habe ich nicht gewusst. Dass sie Medikamente bekommen? Naja, ich wusste zwar, dass viele von den Klienten hier Medikamente bekommen, aber ich habe mir nie die realen Folgen klargemacht. Ich habe gedacht, die sind ja nur Jamie, hier und... Jamie, die sind erledigt. Du musst dich damit abfinden. Diese Leute hier haben noch Glück. Sie haben die Chance, für ein Weilchen wieder rauszukommen. Auch wenn es nur ein Jahr ist oder zwei. Vielleicht bekommen unsere Klienten nicht immer das Beste, aber sie sind noch ziemlich nahe dran. Ich weiß, es ist hart, sich nicht mit ihnen einzulassen. Aber du musst es vermeiden, um dich selbst zu schützen. Und sie. Wie kommst du darauf, dass ich mich mit den Klienten einlasse? Jimmy. Ja, okay, ja, ich weiß. Ich lasse mich mit ihnen ein, aber es ist mir bewusst, ich weiß es. Ach, sieh mal, Mensch, du gehst fantastisch mit ihnen um. Ja? Sogar mit die Welt. Es hat mir gefallen, wie du rumgehopst bist, um die Bleistifte zu bekommen. Das war toll. Die Klienten mögen dich, weil du aufrichtig mit ihnen bist. Wer hat es gesagt? Glaubst du, die reden nicht? Sie sind doch ständig in Sorge, ob sie das Beste, das Richtige bekommen. Alles muss perfekt sein. Das verlangen sie. Sie sind selbstsüchtig, Mensch. Hast du das nicht gemerkt? Doch, doch. Natürlich diskutieren sie über dich. Ihr Leben besteht nur daraus, über alles zu reden. Mehr reden als Taten. Das ist der Nachteil dieser 24-Stunden-Therapie. Wenn jemand vorbeikommt, auf den sie sich beziehen können, dann sind sie glücklich. Und dann diskutieren sie darüber. Sie reden, wenn sie glücklich sind und wenn sie unglücklich sind. Es ist eine einzige, lange Diskussion. Aber du, Jamie, gehst fantastisch mit ihnen um. Du hast keine Angst vor ihnen. Du behandelst sie von gleich zu gleich. Das heißt, du forderst etwas von ihnen. Mein Gott, ich wünschte, ich hätte einen Ort, wo ich jeden Tag hingehen könnte, um mich einfach fallen zu lassen. Ein Ort, wo jeden Tag jemand zu mir sagt, es ist gut. Ah, es ist gut so. Aber das hast du doch. Du sagst es. Wer kümmert sich hier um wen? Hänsli, komm, du bist doch nicht etwa neidisch auf sie. Mag sein. Du, Jimmy! Max, ich muss gleich weg! Frank. Okay, Frank, okay, ist warte, okay. Warte draußen. Ich muss nicht sprechen, ne? Ich komm doch gleich raus. Diese gottverdammten Scheine. Komm, mach dir nichts draus, Hänsli, mach dir nichts draus. Wir sehen uns nachher, hm? Bis nachher. Also, Frank, ich hab jetzt Zeit für dich, komm. Ach, diese Scheine. Mein Gott, wo sind denn meine Bleistifte? Ach, hier, ja, hier. Hallo, Jamie. Hallo, Sarah, wie geht's dir? Oh, prima. Ich komme gerade vom Einstellungsgespräch. Ich glaube, ich krieg den Job. Ja, was für eine Art Job ist das? Was? In der Werbeagentur. Ja, ich soll im Schreibbüro arbeiten. Das ist doch großartig. Ja. Das hat lange gedauert, bis ich es geschafft habe. Ich bin so glücklich drüber. Ja, ich gratuliere dir sehr, das ist sehr schön. Ich bin ganz sicher, dass du es schaffen wirst. Meinst du? Ja, klar. Locker vom Locker. Du nicht? Also, herzlichen Glückwunsch nochmal. Was ist denn da los? Entschuldige mal, Sarah, Moment. Was ist da los? Mary, was ist los? Was ist los, Mary? Was ist los, Mary? Du sollst es ihm sagen. Komm, sag's ihm. Der Jean hat recht. Ich möchte niemanden belästigen. Ich will niemanden belästigen. Ah, du belästigst keinen, Mary. Wenn du Unterstützung brauchst, solltest du sie auch annehmen. Jean hat wieder recht. Du kannst doch nicht hier sitzen und heulen und dann von uns verlangen, dass wir überhaupt nicht darauf reagieren. Du willst doch reden. Sarah, nein. Kannst du ihr Bett holen? Nein, ich will niemanden belästigen. Bitte nicht. Komm, ich will, komm, schlag dir das aus dem Kopf. Du belästigst niemanden. Sarah, bitte geh. Gut. Ja, hol Yvette. Mary, Yvette ist doch ein guter Kerl. Ja, ja, ich und auch. Das weiß ich ja. Also, während wir jetzt hier auf Yvette warten, dann erzählst du mir, was dir Sorgen macht, ja? Es fing alles heute Morgen an. Ja? Und? Was ist da passiert? Ich habe sie nicht ordentlich gemacht. Ainsley ist wütend geworden. Ja, warum ist Ainsley wütend geworden? Weiß ich doch nicht. Ich habe die Scheine zu 30er Bündeln geordnet. Dann waren da zwei Arten von Heftchen. Ich habe sie durcheinander gebracht. Was hast du? Die durcheinander gebracht. Doch kein Problem. Durfte ich nicht! Ja, aber sowas kommt doch vor. Doch kein Problem. Die Leute machen nun mal Fehler. Ja, klar. Wozu bin ich hier? Ich dürfte gar nicht hier sein. Ich dürfte. Mary, ich glaube, das ist eine Überreaktion von dir. Ernst, ist wütend geworden, aber ich glaube nicht, dass dein Ärger so groß war, wie du einfach subjektiv jetzt empfindest. Ja, ich weiß. Wirklich nicht. Aber trotzdem, es war einfach nur ein Fehler. Ne? Man macht ja nun mal Fehler. Der hätte sowas nicht sagen dürfen. Ich weiß nicht, was ich hier soll. Ich weiß nicht. Was soll ich denn hier? Ich sollte wirklich nicht hier sein. Ich bin nicht so verrückt wie manche andere. Mary. Mary. Liebes. Mhm. Liebes, was ist denn los? Nicht. Ich bin nur ein bisschen durcheinander. Durch. Ich denke, ich habe das hier einfach nicht nötig. Ja, das meinen wir alle ab und zu, Mary. Wirklich, Jean. Du auch? Ja, ich auch. Mary, komm. Hm? Sag mal, ist Iris dein Berater? Ja. Möchtest du jetzt mit ihr reden? Ja. Hm? Das ist überhaupt kein Problem. Oh, ja. Mary, wirklich, das ist kein Problem. Gut. Jamie, denkst du daran? Wir sind zum Essen verabredet. Ja, klar, ich denke dran. Ja, ist gut, ich gehe schon. Sie kommt schon wieder klar, ich bin sicher. Danke, Jean. Du warst sehr gut zu ihr. Du hast dir was gegeben. Wie kommst du darauf? Na, ich hab's beobachtet, in der Art, wie du jederzeit zu jedem in der Gruppe etwas zu sagen weißt. Du kennst die alle sehr genau. Aber was ist mit dir? Über dich selber verrätst du nie was. Ich habe wirklich nichts zu sagen. Ich glaube doch. Schön. Jimmy, warum hast du Zeit für Jean und nicht für mich? Aber Roberto, komm, beruhige dich. Es ist hier eben wirklich was passiert. Ja, aber es ist immer dasselbe. Es ist immer dasselbe. Du bist denn nicht der Einzige, der mich so behandelt. Du bist denn nicht der Einzige. Ich sehe ja auch nicht so aus wie Jean, ne? Ich sehe ja auch nicht so aus wie Jean. Wie Jean. Ich sehe nicht so aus wie Jean. Also, ich gehe. Ich gehe. Nein. Nein. Nein, ich gehe nicht. Geh nicht. Ich gehe. Ich gehe, er will ja nicht mit mir sprechen. Roberto, komm, bleib hier. Ach, mein Gott. Du kannst wirklich nicht allen helfen. Ne, das kann ich nicht. Hallo? Jamie? Hier ist Paul. Paul. Hast du meinen Brief bekommen? Gestern. Wie spät ist es? Um 3. Nachmittag? Ja. Mein Gott, ich hab 11 Stunden habe ich geschlafen. Wo bist du? Im Gramercy Park Hotel. Ah, bist in New York. Ich hab dir geschrieben, dass ich heute komme. Das hab ich vergessen. Willst du zum Essen rüberkommen? Zusammen essen. Ach, du bist sentimental. Ich weiß noch alles, was wir zusammen gemacht haben. im vergangenen Jahr auch oft dran gedacht. Jamie, sei nicht sauer, dass ich die Kontakt abgebrochen habe. Du? Mein Leben war ziemlich merkwürdig, vorsichtig ausgedrückt. Ich habe oft an dich gedacht. Ja, es hat mir wenig genützt. Ich hab dich vermisst, ich hab mich nach dir gesehnt. Ich weiß, ich auch. Liebe, du hast eine merkwürdige Art, es zu zeigen. Komm zum Gramercy Park zum Essen. Du, es wird wie in alten Zeiten sein. Gott. Dann du weißt sehr gut, dass ich dich sehen will. Ich bin in einer Stunde da. Eine Stunde? Ja, ich muss mich duschen, ich muss meine Haare waschen, ich muss telefonieren. Also in einer Stunde bin ich da. Okay. Lass dir Zeit. Ja, gut, gut, gut. Ich zieh mir die Jeans an und komm rüber. Ich bin eine Viertelstunde da. Schön. Jamie? Ich liebe dich immer. Toll. Bis gleich. Nein. Nein. Nein. Na, schmeckt dir der Kaffee? Jo. Prima. Und deiner? Ölig. Jean, sag mal, wie oft haben wir schon zusammen Kaffee getrunken? Oh, ich weiß nicht so genau. Vielleicht 5-mal? Ja, das kann stimmen. Na und, was glaubst du, wann glaubst du, dass du anfängst zu reden? Ich weiß nicht, was du hast. Ich rede doch. Du redest noch nicht mal übers Wetter. Ich möchte nicht reden, es gibt nichts zu reden. Aha, und was ist mit mir? Verlangst du von mir, dass ich hier sitzen soll und dich anstarren soll, während wir hier unseren Kaffee trinken? Ich habe einfach nichts zu sagen. Das kaufe ich dir nicht ab. Es ist aber wahr, Jamie. Bei mir läuft eben nichts. Ich bin innerlich wie tot. Bei meinem letzten Nervenzusammenbruch habe ich den Verstand verloren. Du liest doch Bücher. Dicke Wälzer, Krieg und Frieden, diese Dinger, die liest du in ein paar Tagen durch. Jemand, der sowas macht, der hat doch Ehrgeiz, der will doch was erreichen. Ja, und was? Ich habe 3-mal eine Besserung erlebt. Na, das war was. Wozu eine Besserung, hä? Nur um danach wieder einen Zusammenbruch zu erleben? Was willst du stattdessen tun? Fürsorge, ja? Willst du im Fürsorgeheim leben, ist es das? Die wollen mir eine eigene Wohnung zugestehen. Der Staat will mir sogar die Miete bezahlen. Ach, geh doch los, eine eigene Wohnung, Miete bezahlen. Und was ist dann, wenn du die Wohnung hast, sitzt dann abends da und Fernsehen? Ja, ist es das? Es gibt Leute, die sich für sowas entschieden haben. Das ist schon möglich, ja. Warum nicht? Hä? Warum nicht? Also, ich glaube, ich habe keine Kräfte mehr, irgendetwas anderes zu tun. Ich habe keine geistigen Kräfte mehr, irgendwas zu machen. Jean. Jamie, mir steht die Therapie bis hier. Ich glaube, es gibt absolut nichts. Nichts, was ich nicht von mir weiß. Und dann kommt ihr mal mit Besserung. Ich will einfach keine Besserung bis zum nächsten Zusammenbruch. Ich weiß überhaupt nicht, warum ich mich mit dir herumstreite. Du willst deine Besserung und du Wirklich, du willst sie. Und jedes Mal, wenn irgendjemand bemerkt, dass du etwas ändern willst in deinem Leben, dann machst du dich wieder zu, verschließt du dich wieder aus, Schluss. Ich weiß doch, wozu ich früher, ich meine davor, fähig gewesen bin. Und ich weiß jetzt auch, wie schwer es mir fällt, einfach nur zwei Gedanken zusammenzuhalten. Wenn du daran arbeitest, du kommst wieder dahin, wo du früher mal warst, glaub mir. Tja. Weißt du, was soll man tun, wenn man genau weiß, das, was man tut und das, was man denkt? Ja, wenn man das alles ganz genau weiß. Aber innerlich ist man nicht da. Man ist vereist. Du musst kämpfen. Kämpfen musst du kämpfen. Einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen im Chez Robillard. Honey, it's Sir Crowded upstairs. I hate it when it's so crowded. I know, John. I had a call from London. They said the Super Paradise was stopped. Wait, it's down. Jamie is down. Oh, Jamie? Come in, darling. Hi. Hi, Annie. How are you, darling? Okay, Sugar. Sugar. Jamie. Hi. Hi, honey. How are you? Was hast du vor die Stadt an sich gemacht? Sugar. Roxanne, apporte une bouteille de champagne et trois verres. Oui, Romy. Du, Roxanne, mein Kleid liegt auf der Erde. Mach das jetzt mal. Okay. Du hättest sie jung sehen sollen, die ich letzte Nacht hätte. Erzähl es lieber nicht, ich werde ganz blass von Neid. But darling. Sugar, du hast so einen gesunden Appetit. 20 Jahre alt, darling. Sieht wie 17 aus. Automechanik. Sugar. Einer war aus dem Osten, vor 2 Jahren mit seiner Familie rübergekommen. Everybody's welcome in the free world. Well, last night I got a real good taste of the free world. Haben die da drüben keine Transvestiten? Aber natürlich. Bei 17 Millionen muss es ja ein paar Transvestiten geben. Ich habe dir doch erzählt, was mir passiert ist. Was? When I went to the east side. Oh, yeah, tell me. Checkpoint Charlie. 2 Grenze took me into the check room. No, no. Oh, es war ja heiß. It was hot. Really dark. And then they took me in there. Right? Oui. Champagne, Romy. Oui, oui. Alors, serve. Que tu veux que je fasse? Ja, ja. Souriant, mademoiselle. Dankeschön. Willst du ein bisschen Poppers? Ach, bist du verrückt? Ich hab eine ganze Show zu tun. Ah, Prosit, ne? Prost. Romy? Oui? Fred veut savoir quand il doit venir te chercher avec la voiture. Oh, dis-lui que je prendrai un taxi qui m'attend à la maison, hein? Oh, Romy? Oui? Oh, Stella? Sag ihm erst auf warten bis nach der Show. Und David ist in der Stadt für 2 Tage. Möchte dich gern sehen. Sie will mich schon anrufen. You think so? Of course not, Sugar. Willst du nur laissez un peu? Oui? Voilà. Okay. See you later, honey. See you later. Oh, Jane. Ist das echt okay? Ja. Yeah. Pass auf. Mensch, pass auf, dein Kopf platzt. Was machst du denn heute Abend noch? Ah, ich gehe in die Quelle. Wirklich? Mm. Gehst du da oft hin? Oh, ab und zu. Und das gefällt dir da? Ja, das ist eine Seemannskneipe ohne See. Du meinst, es ist primitiv. Absolut, absolut. Aber es ist nett. Ja. Ich glaube, jeder einsame Mensch in Berlin kommt dahin, früher oder später. Und darum machst du es? Ja. Da gibt's alles. Stricher, Frauen, Leder, Gespräche, alte Männer, alles, alles. Gespräche? Ja, alles. Ich mag das sehr, wenn ich den Leuten dazusehen kann. Das ist wie TV. Mhm. Ich sehe gern diesen Leuten dazu. Die sind alle so einsam. Das ist ganz toll. Ja. Konntest du überhaupt arbeiten? Na klar. Aber weil du ständig unterwegs bist, ne? Ja. Ach, mach dir doch um mich keine Sorgen, Romy. Naja, weißt du, so manchmal. Du, warum bist du so einsam? Aber ich bin nicht einsam. Okay, okay, ich dachte nur. Aber du hattest einen englischen Freund in New York. Wer hat dir das erzählt? Ja, Sugar. Sugar kennt ihn aus New York. Ach so. Ja, das ist vorbei, das ist zu Ende. So, erzähl mir, was ist passiert? Ach, ich habe es satt gehabt. Gib mir some more to drink. Gib mir auch eins. Danke, okay. Romy. Hast du es auch manchmal satt? Aber natürlich, mein Schatz. Es kommt vor, dass ich manchmal schreie, wenn ich mit ihnen allein bin. Ja, aber du hast einen Videorekorder, du kannst die ganze Nacht fernsehen. Ja, das ist wahr. Aber wenn sie mir zu viel werden, dann schicke ich sie weg. Das ist ganz einfach, weißt du. Das habe ich auch gemacht. Aber du kannst so gut damit umgehen. Ich sehe doch, wie du Fred behandelst. Der rennt quer durch den ganzen Raum, nur um dir eine Cola zu bringen oder um dir Feuer zu geben. Mhm. Und dann sehe ich, wie du ihn mit der Hand berührst, wenn ihr beim Fernsehen zusammensitzt. Ja. Du gibst deiner ganzen Rennerei nachträglich einen Sinn und einen Wert. Nur mit der Berührung deiner Hand. Ach, na ja, weißt du, man muss dem auch etwas Zärtlichkeit geben. Ne? Etwas muss man schon von sich selber geben. Ja. Romy, faut-tu mettre ton costume maintenant? Oui, oui, oui. Du, wir gehen los mit der Show, ne? Vielleicht sehen wir uns nachher noch, ne? Gehst du nach oben? Ja. Okay? Dein Make-up ist großartig. Okay, das ist so toll. Das ist so toll. Okay, wir fangen an mit der Show. Ja, gut. Jetzt. Okay? Ja, okay. Romy. Oui, oui, oui. Sugar, see you later. Okay, darling, maybe we'll go out somewhere together. Okay. Roxanne. Roxane, un peu mal l'eau minérale. Oui, oui. Jane, du gehst mir in der letzten Zeit aus dem Weg. Ja, stimmt, genau. Und warum? Ich habe einfach keine Lust, da in irgendwas hineinzukommen, womit ich nicht klar wäre. Jean, ich würde dich doch nie allein lassen. Ich glaube dir, dass du ehrlich bist. Aber was aber? Na, mein Vater hat mich auch irgendwie verlassen. Jean, ich bin doch nicht dein Vater. Du kannst dich doch nicht in der Weise auf mich beziehen. Nee, ich weiß, ich weiß. Aber ich will ihn nicht. Ich will einfach nicht mit dir in Kontakt kommen. Du hast mir gesagt, dass normalerweise du eine Beziehung zu den Leuten abbrichst. Mhm, stimmt, das habe ich mal gesagt. Weil meistens die Leute von mir weggehen. Na, dann gehe ich weg, bevor sie einfach von mir weggehen können. Ja, aber so hast du es mir nicht gesagt. Die Leute hauen ihn ab von mir. Naja, die Leute verlassen uns doch immer zu. Das ist doch normal, daran müssen wir uns doch gewöhnen. Gib dir doch noch eine Chance, Jean. Gut. Ja. Toll. Gut. Wo gehst du essen nachher? Wo du willst. Ich brauche noch eine Viertelstunde, um meinen Bericht fertig zu schreiben und dann sehe ich dich, ja? Okay, du findest mich im Arbeitsraum. Komm, mach keinen Scheiß. Musst du nicht machen, du. Du weißt, dass ich das unheimlich mich anmacht. Ja, komm, lass dich. Okay, Ruhe bitte. Ruhe, kommt, lass. Roberto, kommt, lasst uns jetzt über ein paar Dinge reden, ehe wir in die nächste Übung einsteigen. Ruhe bitte. Hallo, Phyllis, wie geht's? Hallo, es tut mir leid, ich bin zu spät dran. Wo ist die Anwesenheitsliste? Ich hab sie. Du. Ungefähr. Ja, also kann ich sie mal haben. Also wirklich, Roberto. Das ist denn? Das ist doch nur ein Spaß. Ja, das ist sehr komisch. Gott, das war ich jetzt stehen geblieben. Ach so, ja. Das ist toll! Hey, du erschreckst mich. Du machst mir Angst. Das ist gut. Angst ist gut. Die Angst zwingt uns zur Auseinandersetzung. Wenn wir geboren werden, vom ersten Tag an, dann sind wir sozusagen auf einer Reise. Und auf dieser Reise, da werden wir angeschossen. Jeden Tag, jeden Tag. Und besonders in dieser Stadt hier. Aber alles, was wir sehen, hören, fühlen, berühren, das wird von uns hier im Kopf gespeichert. Und wir backen diese Eindrücke zusammen. Und das gibt dann unser Ich. Das gibt unsere Persönlichkeit, ja. Und es sind auch Entscheidungen, die wir treffen müssen. Es gibt Leute, die wachen morgens auf, duschen, putzen sich die Zähne, essen ein Ei, trinken ein Glas Orangensaft, Kaffee, schreiben sogar Briefe. Alles, alles, bevor sie den eigentlichen Tag beginnen. Und dann den ganzen Tag über, wenn sie dann vor Entscheidungen stehen, dann entscheiden die sich einfach. Und normalerweise ist es auch die richtige Entscheidung. Ja, ich hasse solche Leute, ich kann die nicht leiden. Wirklich. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber mir fällt es nicht leicht, Entscheidungen zu treffen. Das ist aber sehr wichtig für einen Schauspieler. Es gibt ein ganz einfaches Beispiel. Also, der Schauspieler soll sich für eine Rolle entscheiden. Ich weiß nicht, wie viele Karrieren durch die Wahl einer falschen Rolle ruiniert worden sind. Ja, zum Beispiel Liz Taylor. Die hat seit Jahren keinen guten Film mehr gemacht. Ja, und liebt er sie nicht gerade deswegen? Aber ich frage mich, wann Entscheidungen uns zerstören. Wie trifft man richtige Entscheidungen? Ich weiß es nicht. Sagt ihr mal. Kann jemand hier Marys Frage beantworten? Niemand? Also ich weiß nicht, ob ich diese Frage da beantworten kann, aber ich kann was von mir erzählen. Ja, ich war 2 Jahre hier in diesem Center. Und dann habe ich zu mir gesagt, es ist keinen Sinn mehr. Ich muss hier raus. Ich muss hier weggehen. Ja, ich muss wieder was tun. Und da habe ich die Entscheidung getroffen und einen Job gesucht. Ja. Und ich habe ihn bekommen. Du hast den Job bekommen? Ja. Das ist ja toll. Ja. Stark. Und? Wie fühlst du dich? Ängstlich. Ja, es war nicht leicht, da zu diesem Einstellungsgespräch zu gehen. Und als ich da hingegangen bin, da habe ich mir gesagt, also diesmal, da will ich es mir nicht vermasseln. Ja, so wie ich das früher immer gemacht habe. Ja, es war ein beschissenes Gefühl, das war ungemütlich, was? Oh ja, und ob. Aber das, genau das ist der Punkt. Es ist eine Last, gesund zu sein. Nee, das stimmt nicht. Nee, ich nehme das zurück. Es ist eine Last, sich zu bemühen, gesund zu sein. Wenn man sich bemüht, dann bekommt man Kopfschmerzen. Man will schlafen gehen oder man will sich so vergessen, anessen oder antrinken oder ist völlig egal was. Aber wenn man diese Minuten oder Stunden oder Tage der Angst durchstehen kann, ohne vor dieser Unbequemlichkeit da zu kneifen, indem man sich durch irgendetwas schnelle Erleichterung verschafft, wenn man also ohne das durchkommt, dann wird das Unwohlsein verschwinden. Das ist einfach. Gesund sein bedeutet Unbequemlichkeit. Was willst du jetzt damit sagen, dass krank sein heißt, sich wohlfühlen? Nein, Frank. Manchmal trösten wir uns Mit Saufen. Oder mit Schokolade oder mit irgendwas. Das tröstet uns im Augenblick. Aber dann bekommen wir Angst, dass das Verdrängte zurückkommt und das macht uns elender als zuvor. Ich glaube, beides ist unbequem. Aber krank sein, das ist die größere Last. Komm, bitte, bitte schlaf nicht. Du darfst hier nicht einschlafen. Du darfst hier drin nicht schlafen. Okay, okay, schlafen wir überhaupt nicht. So, Phyllis, was war inzwischen los? Wieso, was meinst du? Na, wie fühlst du dich? Irgendwelche Veränderungen seit dem letzten Mal? Nein. Es hat sich sehr wenig für mich geändert. Aber ein klein wenig. Ja. Es ist gut. Ich wünschte, für mich hätte sich auch etwas ein klein wenig geändert. Du hast viel Glück, Phyllis. Oder nicht? Phyllis, ist es so schwer, sich über etwas zu freuen, selbst wenn es nur eine kleine Sache ist? Nein. Ich überlege mir, ob du heute nicht vielleicht eine Improvisation machen solltest. Oh, nein, nein, nein. Komm, komm, nein. Phyllis, komm, versuch's. Hm. Los, versuch's doch. Nein, doch, komm, Phyllis, komm. Du, probier's mal. Komm, wir machen es zusammen, ja? Siehst du? Du wirst überhaupt nicht allein sein. Toll. So, also jetzt mal sehen, wir brauchen für diese Übung zwei heiße Stühle. Hier. Komm, also Sarah, du sitzt hier, Sarah. Ja, du sitzt hier und Phyllis sitzt dort drüben. Ihr könnt ruhig ein bisschen näher zusammenrücken. Gut, also ich flüstere euch jetzt die Bedingungen für die Improvisation ins Ohr. Also. Moment, warum dürfen wir das nicht wissen? Also Roberto, wenn du es bis zum Ende der Improvisation nicht rausbekommst, was es ist, dann sage ich dir es. Ich möchte es aber gerne jetzt wissen. Ja, aber du darfst es noch nicht wissen, drum sei jetzt still und setz dich und sei doch mal geduldig. Ja, bla bla bla. Oh, Mensch, halt jetzt die Klappe, Roberto! Was musst du mir gerade sagen? Gerade du redest doch, du redest doch. Du bist doch eine blöde Sau, du redest doch immer, du musst doch alles unterbrechen, du schwule Sau, du! Halt das nicht mehr aus. Ach Mensch, du Arschficker, halt das Maul! Halt das nicht mehr aus! Du bist meine blöde Blut und Sau, du Arschficker, du! Immer dasselbe, schwule Sau! Okay, ruhig, ruhig! Schwule Sau! Komm, beruhige dich, Roberto, komm, setz dich hin. Schwule Sau! Roberto, du sollst dich hinsetzen. Beruhigt euch alle. Setz dich hin, Roberto. Nein. Nein, nein, diese Leute sind widerlich hier. Sie sind widerlich. Ich bin wenigstens ehrlich, was meine Sexualität betrifft. Mehr als du, Frank. Was machst du denn damit, du? Lass ihn schon zurück. Na, was wohl? Nimm das zurück, na, was wohl, du? Setz dich hin, was machst du? Setzt euch hin jetzt. Kommt, setzt euch hin, entspannt euch. Komm, lass die Luft raus. Spannend. Ich möchte hier mit dieser Improvisation weitermachen. Scheiß Improvisation. Aber zuerst mal, Frank. Nicht einmal die Andeutung von Gewalt ist hier erlaubt. Du kannst dafür rausfliegen. Ja, aber wenn... Nichts aber. Wenn du das nochmal machst, dann schicke ich dich raus. Verstanden? Und jetzt das andere. Warum greifst du jemanden wegen seiner Sexualität an? Das macht er immer. Roberto, du bist still jetzt. Das macht er immer. Du bist still. Frank. Es tut mir leid, ist okay. Nein, du sollst dich nicht entschuldigen. Du sollst dich fragen, warum du diese Taktik benutzt. Und zweitens, Frank, du solltest dir klar machen, wenn du solche Ausdrücke benutzt, dann verletzt du auch mich. Denn du weißt, ich bin auch schwul. Ja, aber ich finde es irgendwie anders schwul. So. Ich mach mir nicht so viel. Du bist anders. Siehst du, ich hab's dir gesagt. Siehst du? Roberto. Siehst du? Es ist nicht anders, Frank. Wenn ich schwarz wäre und du jemanden hier im Raum Nigger nennen würdest, glaubst du nicht, dass mich das verletzen würde? Ja. Denk drüber nach. Genau. Und jetzt zu dir, Roberto. Jetzt zu dir. Ich habe nur eins zu sagen. Denk drüber nach, warum die Leute so auf dich reagieren. Denk nach. Bla, bla, bla, bla, bla. Du sollst denken. Also gut, zurück zur Improvisation. Pass auf. Also, Sarah, du zuerst. Komm. Okay. Also, du bist eben aus dem Krankenhaus gekommen. Es ist dir wirklich dreckig gegangen. Nichts macht dir Freude. Phyllis ist deine beste Freundin. Du sitzt auf der Veranda. Du sitzt da einfach da und du denkst, vielleicht ist alles egal. Hast du noch irgendwelche Fragen, Sarah? Nö, ich hab's schon verstanden. Okay, und dann jetzt zu Phyllis. Also, Phyllis, Sarah ist deine beste Freundin. Und sie hat sich sehr isoliert. Und jedes Mal, wenn du sie angerufen hast, dann hat sie das Gespräch abgebrochen. Sie war über alles so deprimiert und sie hat davon gesprochen, dass sie mit allem Schluss machen will. Einmal hat sie geradeaus gesagt, ich möchte sterben. Die ganzen Freunde, die machen sich alle Sorgen. Also, und du bist jetzt gekommen, um mit ihr zu reden, um sie zu überzeugen, dass es sich zu leben lohnt. Also, okay? Okay, kommt, jetzt seid beruhigt euch. Moment. So, ihr seid alle still. Also, Phyllis. Du fängst an. Bevor du anfängst, Phyllis, hört mir alle zu. Also, die Sarah, die sitzt jetzt auf ihrer Veranda zu Hause. Na, stellt euch das vor, das ist jetzt bei ihr zu Hause auf der Veranda. Und Phyllis ist ihre beste Freundin. Und sie kommt zu Sarah, um sie zu besuchen. Also, wenn du dann soweit bist, Phyllis, dann kannst du anfangen. Hallo, Sarah. Hallo. Ja, vorwärts, Phyllis. Ich bin mal vorbeigekommen. Ja, das sehe ich. Ich bin vorbeigekommen, weil du am Telefon mit mir nicht reden wolltest. Ich will nicht reden, ich telefoniere nicht gern. Das weißt du doch. Ich will überhaupt nicht reden jetzt. Aber wir waren doch gute Freunde. Aha. So. Naja. Mach weiter, Phyllis. Mach weiter. Was heißt so? Das ist doch furchtbar, wie du dich verhältst. Sarah, du hast doch immer gern mit mir telefoniert. Nein, ich wüsste auch gar nicht, wozu ich telefonieren soll, nee. Weil wir befreundet sind, Sarah. Also ich bin nicht mit dir befreundet, ich will überhaupt nichts wissen von dir. Nichts. Lass mich in Ruhe, ich will von keinem was wissen, von keinem. Mach weiter. Wir teilen doch immer alles. Ich teile gerne mit dir. Tut mir leid, Phyllis, ich teile nicht gerne mit dir. Ich sehe auch keinen Grund dazu, mit dir irgendwas zu teilen. Ich will nicht mit dir teilen. Das ist eine üble Haltung. Das ist eben meine Haltung. Na und? Ich will jetzt, dass du abhaust. Geh. Ich will dich nicht mehr sehen. Komm. Ich werde nicht gehen. Geh. Los. Ich geh doch weg. Ich gehe nicht. Ich will dich nicht sehen. Ich will nicht mit dir reden. Geh. Ich bin hergekommen, um mit dir zu reden. Du bist meine beste Freundin. Ich bin nicht deine Freundin. Du bist ständig down gewesen, seit du aus dem Krankenhaus gekommen bist. Ich sehe keinen Grund, überhaupt weiterzuleben. Ich möchte schon, weißt du, aber... Es gibt eine Menge, wofür es sich zu leben lohnt. Was denn? Ja. Was denn? Ja, was? Was gibt's denn? Wofür soll ich weiterleben? Sag mir das mal, was denn? Es gibt keinen Grund. Es gibt so viel. Es gibt Leute zum Beispiel. Und es gibt Freunde, deine Freunde. Und die wären glücklich. Freunde. Die wären glücklich. Vielleicht. Nicht vielleicht. Du sollst nicht sagen vielleicht. Aber was ist wirklich mit mir? Ich meine, was hab ich davon weiterzuleben? Was hab ich davon weiterzuleben? Sag's mir, du kannst nichts sagen. Ich weiß nicht weiter. Du weißt es nicht. Phyllis? Es gibt nichts. Phyllis, du weißt es sehr gut. Komm, lass dir Zeit. was sagen, Chris. Moment, Moment. Sag mal, es gibt nichts. Du weißt doch nichts. Es lohnt sich für alles zu leben. Was? Es lohnt sich für alles zu leben. So, ja, ich kenne dich doch. Ich kenne dich. Du liebst das Leben. Das Leben. Du liebst das Leben. Was sieh lieb mal. Ich denn? Du liebst das Leben. Wir sitzen hier auf der Veranda und alles ist schön. Was ist denn schön daran? Du bist intelligent. Du kannst eine Menge tun und das ist das Größte, wofür man fähig sein kann. Das ist einfach was tun, fertig sein. Fertig sein? Ja, fertig werden damit. Du willst nicht sterben. Du willst leben und es gibt was, für das es sich lohnt zu leben. Ja, es gibt was. Ich bin schon okay. Was geht denn dir vor, Phyllis? Es hat mich aufgeregt, sie zum Weiterleben zu überreden. Ja? Und warum? Ich weiß nicht. Kann ich dir was sagen, Phyllis? Ja? Jean, hallo. Ja, Phyllis. Also ich glaube, du hast geweint, weil, naja, als du Sarah überzeugen wolltest, dass es genug Gründe gibt, um weiterzugehen. Ja, da hast du etwas ausgesprochen, was du selbst fühlst. Ich glaube nicht, dass du sterben willst. Ich glaube, Sarah wollte das nicht. Aber ich finde, der schlechteste Teil, nicht schlechteste Teil, ich meine, der schwierigste Teil der Improvisation war einfach da, als sie Sarah gefragt hat, was es denn für sie selbst und nicht für ihre Freunde und ihre Mutter für Gründe zum Weiterleben gibt. Ich glaube, das war der schwierigste Augenblick, weil es dich da selbst zum Nachdenken über dich selbst gezwungen hat. Du warst bereit zu geben. Und das war, fand ich unheimlich stark. Sarah sagte, ich will, dass du gehst. Ich will, dass du gehst. Aber du bist nicht gegangen. Du bist nicht gegangen. Du bist geblieben. Du bist einfach geblieben. Du warst bereit zu geben, obwohl du zurückgewiesen worden bist. Also das finde ich großartig. Ich weiß nicht, ob ich das jemals wünsche. Das hast du einen ganz wacken Kopf. Ja. Aber schön. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Jetzt kannst du das gar nicht machen, die ganze Sache. Erst wolltest du es überhaupt machen. Ja. Das ist gerade, was ich zeige. Ich finde, da ist jetzt der Moment, du sollst dir selbst eine Chance geben, verstehst du? Und ja, weil ich glaube, du liebst das Leben. Ja, und du liebst dich auch selbst. Ja, wirklich, Phyllis. Willst du dazu was sagen, Phyllis? Ich werde drüber nachdenken. Ich werde drüber nachdenken. Okay. Jean, willst du noch was dazu sagen? Nein. Was hast du gut gesagt, Jean? möchtest du vielleicht darüber sprechen, was das alles mit dir selber zu tun hat? Nein, nein, will ich nicht. Ich wollte mein Leben ändern. Ich brauchte Veränderung. Ich wollte die Stadt verlassen, wie man so sagt. Jean und ich blieben befreundet. Wir aßen zusammen oder tranken zusammen Kaffee und wir redeten, beziehungsweise ich redete. Und er saß immer einfach nur so da, nachdenklich. Er bremste mich. Er machte für mich alles, was ich nur von ihm wollte, aber er gab sich nie preis. Er war immer auf der Hut. Aber ich wollte ihm helfen. Ich wollte allen helfen, aber besonders ihm. Warum? Alles endete an einem Tag, etwa einen Monat, bevor ich die Stadt verließ. Hey, Jean, Jean! Ja? Hast du mich nicht rufen hören? Doch, ich hab dich sehr gut gehört. Ja, was ist los? Sag mal. Stimmt es, dass du in einem Monat wieder wegfährst? Neuigkeiten, die sind hier schnell rum. Ich werde es der Gruppe heute Nachmittag erklären. Wie kommt es, dass du einfach wieder so weggehst? Du, ich zieh weg, ich gehe nach Berlin. Ja, okay, okay. Stinkt dir was dran? Ja, ist da was nicht in Ordnung? Ja, stinkt mir. Ich frage mich nur, warum wolltest du eigentlich so nah an mich herankommen, wenn du weißt, dass du sowieso abhaust? Aber ich denke, wir können uns doch trotzdem nahe sein. Die Post, die wird auch in Berlin ausgetragen. Ich habe das nachgeprüft. Die kommt an, tatsächlich. Du wusstest ganz genau, dass es ein Problem für mich ist, mit Leuten zusammenzukommen, von denen ich weiß, dass sie wieder abhauen. Aber ich gehe doch nicht für immer weg. Das spielt doch überhaupt keine Rolle. Doch, das spielt eine Rolle. Ich bin noch einen ganzen Monat hier. Wir können die ganze Zeit hier zusammenbleiben. Wir müssen doch unsere Freundschaft hier nicht kaputt machen, um uns hier dumm rumzustreiten. Ich möchte aber nicht in einem Monat mit diesem Problem zusammenkommen. Ja, Verstehst du? Unsere Freundschaft, die kann weiter bestehen. Sie wird doch nur durch ein bisschen Wasser und durch 6 Monate oder durch ein Jahr wird es doch nur getrennt. Das ist alles. Du bist ja so großartig. Du bist ja so gut. Weißt du, was du mir vor nicht allzu langer Zeit mal gesagt hast? Du wirst mich nicht allein lassen. Das hast du gesagt. Moment. Ich habe gesagt, ich würde für dich da sein als ein Freund. Und dazu stehe ich und das immer noch. Hm. Muss ich mich dir denn total ausliefern? Verlang doch nicht solche Sachen von mir. Ich bedauere, dass ich jemals was von mir erzählt habe. Ich wollte das nicht, verstehst du? Ich wollte nicht nochmal mit diesem Problem zusammenkommen, ja? Ja, aber du musst dich mit diesem Problem auseinandersetzen. Die Leute können nicht immer zusammen sein. Das ist einfach eine Tatsache. Du kannst meine Freundschaft haben, wenn du sie willst. Okay? Mach damit, was du willst. Rutsch mir den Buckel runter. Ich hab dir gesagt, ich will das nicht durchmachen. Ja, willst es nicht durchmachen. Mittendrin bist du, mittendrin. Merkst du das nicht? Ich komme nicht mehr in die Gruppe. Es tut mir sehr leid. Aber du bist frei. Du kannst machen, was du willst. Ich hoffe nur, dass es dir einmal wehtut. Dass es dir einmal da drinnen wehtut. Und die Gruppe, die habe ich sowieso nie gemocht. Ach, komm zurück, Jean. Komm. Lass mich zufrieden. Hallo? Jamie? Tony! Hallo, mein Lieber, was gibt's Neues? Susan lässt dich grüßen. Danke. Was macht sie? Ja, sie konnte ihre Miete nicht bezahlen. Ganz schlimm. Ich wollte ja das Geld leihen, aber ich habe sie nicht erreicht. Jetzt haben sie herausgeschmissen. Weg. Im Ernst? Ja. Aber wie viel war sie denn schuldig? Etwa 5 Monate. Aber sonst geht es ihr sehr gut. Ja, weißt du, wo sie lebt? Nee. Im Chelsea Hotel. Im Chelsea? Ja, woher kann sie sich das leisten? Ja. Wieso kann sie das bezahlen? Du, das weiß ich nicht. Ja. Sag mal, du klingst so komisch. Bist du erkältet oder was ist? Ja, Grippe. Ach. Du, mit den Susan ist es ganz schlimm. Ich hab sie gesehen, sie war total besoffen. Blau, sie trinkt eine Menge. Oh je. Was ist sonst noch los in New York? Nichts. Nichts? Absolut nichts. Jane inszeniert ein Stück im Manhattan Theater Club. Aha. Und der Jack ist immer noch bei NBC, wo es so verflucht ist. Er soll da weggehen. Er soll endlich weggehen. Alles ist verschwunden. Wo? Wohin? Verschwunden. Ist keine Adresse? Weg. Ja, und die Luise, die holde Luise arbeitet jetzt für Rachel. Für Rachel? Ja, aber sie ist wieder mit Mac zusammen. Ach. Kompliziert, wa? Ach, naja. Sie ist immer noch another world. Und? Ja. Und? Toll. Toll, ne? Ich muss dir sagen, ja? dass ich es wirklich vermisse, telefonisch mit dir fernzusehen. Ich vermisse das Fernsehen auch ein bisschen hier. Du, ja? jemand ist von der Brooklyn-Brücke gesprungen, um gegen einige Verhaftungen in Astoria zu protestieren. Astoria, Astoria? Das ist in Queens, ne? Nein, das ist in Finnland. Wo? Oder Ungarn, oder Jugoslawien, irgendwo dort bei dir da. Aber als sie ihn aus dem Krankenhaus entließen... Was? Der hat das überlebt? Schatz, der Mann fiel eben richtig ins Wasser. Nicht danke. Wie du und ich. Danke. Sie haben in der Stanley Siegel Talkshow gehört. Stanley fragte ihn immer so, wie man sich fühlt, wenn man durch die Luft fliegt und aufs Wasser klatscht. Ja. Das kann er doch nicht machen. Ob sein ganzes Leben an ihm vorbeizischt, wie in dem Film mit Richard Burton. Der spinnt doch. Kannst du dir das vorstellen, 9 Uhr morgens? Mein Gott. Eine hübsche Geschichte für dich, mein ja. Lieber. Ja. Ja. Sie haben wieder eine Leiche bei den Güterwagen gefunden. Hm. Diesmal hatten sie ihm den Schwanz abgeschnitten. Die Straßen waren leer, weißt du, wochenlang kein Verkehr mehr. Es braucht nur einen Verrückten, um die Straßen leer zu führen. Ja. Ja. Ja, Michael und Christine lassen sich scheiden. Endlich. Naja, und sie haben die Toilette aus hygienischen Gründen geschlossen. Das wurde auch Zeit. Dieses Jahr noch reißt sie das Eldorado. Oh, schade. Es ist zum Kotzen. Schade. Betty Ford ist auch eine Lasch. Ich habe mich gehört. Der EFN hat gesagt, dass sie trinkt. Ja. Naja, sonst ist weiter nichts los. Ja. Nur das übliche. Ja. Jamie? Ja? Ich habe Paul vor kurzem gesehen. Ich möchte darüber nicht sprechen. Was soll ich ihm sagen? Er will deine Adresse. Gib's ihm nicht. Aber er fragt immer zu danach. Untersteh dich. Ich will Jamie, was Teufel hat er dir getan? Vergiss es. Also, wann kommst du mich besuchen? Vielleicht nächsten Monat. Oh, Tony. Ja, ich kann wahrscheinlich für 3 Wochen weg. Das ist fantastisch. Das wäre großartig. Jamie? Ja? Gefällt es dir wirklich dort? Die Stadt ist toll. Die Leute sind toll. Aber das Tollste ist, dass die Stadt von einer Mauer umgeben ist. Berührungen. Ein Hörspiel von Anthony J. Ingracia. Aus dem Amerikanischen von Götzner Lepper. Es spielte das George Tabori Theaterlabor. Die Personen und ihre Darsteller waren Jamie Günther Einbrot, Mary Veronika Nowak, Yvette Brigitte Kahn, Ansley Klaus Fischer, Frank Manfred Mayhöfer, Sarah Brigitte Röttgers, Phyllis Ursula Höpfner, Paul Murray Levy, Roberto Nico Grünicke, verschiedene Stimmen Jörg Höpfner und Cornelia Wenzel und als Toni George Tabori. Außerdem hörten sie als Jean Ute Kannenberg, Dora Brigitte Mierer, Thomas Jörg Jannings, als Stargäste Roxanne, Sugar und Romy Haag. Aufnahmeleitung Eberhard Klasse. Schnitt Anne-Rose Unger. Ton Sören Peers. Regie Götzner Lepper. Eine Produktion von RIAS Berlin mit dem Norddeutschen Rundfunk Hamburg.